Transparenz für die Ohren. Herzlich willkommen zur Sitzung der AG-Struktur vom 3.2. Anwesend sind der Wallerstedt, die Frau Meier, Fullerin, MacGyver, Ticonderoga, Van Wieb und Vaco sowie interessierte Bürger. Ich eröffne die Sitzung um 20.10 Uhr. Wir fangen wie immer an mit dem Protokoll vom letzten Mal, das natürlich alle gelesen haben. Und wir machen das ganz einfach. Ist irgendjemand gegen das Annehmen dieses Protokolls? Enthält sich jemand? Ich sehe das nicht der Fall, damit ist das Protokoll einstimmig angenommen. Könntest du am Ende, wer protokolliert gerade? Ist das die Frau Maya? Nö. Wer auch immer protokolliert, könnte die Leute, die nicht hier sind und sich nicht abgemeldet haben, bei unentschuldigt abwesend hinschreiben. Jo. Wir kommen zur Tagesordnung für heute, nämlich dem Zwischenbericht der einzelnen Untergruppen. Es beginnt der Vortrag der AG-Plattform. Bitte sehr, Fullerin. Da besteht wirklich Interesse dran, dann finde ich das gut. Natürlich. Deshalb habe ich da reingeschrieben. Ich habe dann schon mal für euch eine Seite vorbereitet. Wenn ihr da draufklickt, dann gibt's das als Diashow. Cool. Ja, ich habe einen Vortrag gemacht mit dem Titel Piratenportal, das Ende des Toolchaos, Vorstellung einer Piratenarbeitsplattform. Ich habe dabei den Leuten ein bisschen klar gemacht, was wir denn so alles an Tools benutzen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ein paar hingeschrieben und mal versucht, die Probleme, die sich daraus ergeben, deutlich zu machen, dass es zwischen den Kanälen oft keinen Informationsfluss gibt, dass sich abgeschlossene Gruppen bilden, die von sich gegenseitig eine Menge wissen, vom Rest gar nichts, dass das mit den Pets nicht so toll, also dass das mit dem Wiki nicht so toll funktioniert, dass manche Informationen in Pets ruhen, dass es sogar regionale Wikis gibt, manches auf irgendwelchen Webseiten oder Blogs steht und sich keiner zurechtfindet. Mal abgesehen davon, dass wir mehrere hundert Mailinglisten haben und es über die überhaupt keine Suchfunktion gibt. Das heißt, da findet man gar nichts. Ich habe gerade den Zuhörern auch den Link für die Diashow geschickt. Okay. Die hatte ich eben vergessen. Wir haben uns ja hier ein paar Anforderungen überlegt und ich hatte eigene schon vorher festgestellt, die ich mal hier so zusammenfassen möchte. Es müssen sich Personen und Gruppen vorstellen können. Man muss in aktuellen Programmen und Satzungen stöbern können. Die Kommunikationskanäle sollen funktionieren. Es soll bestimmte Gruppenarbeitswerkzeuge geben und Projektarbeitswerkzeuge. Ich möchte bestimmte Prozesse abbilden, damit die einfach auf eine bestimmte Weise funktionieren. Das erlaubt dann auch später eine transparente Dokumentation und natürlich sollen Datenschutz gewahrt sein und einfache Administration ist für mich auch immer ein wichtiges Thema. Das ist ja irgendwie dann auch eine Informationsplattform und weil das andere so ein bisschen abstrakt ist, habe ich versucht, das mal ein bisschen in Frageform zu stellen. Man muss sich die Frage beantworten, gibt es dazu auch was von der Piratenpartei? Gibt es Piraten in meiner Region? Welche Piraten haben meine Interessen? Welche Themen werden gerade heiß diskutiert? An welchen Anträgen wird gerade gearbeitet, damit Doppelarbeit vermieden wird? Und auch wichtig, welche Piratentermine gibt es zu meinen Interessen oder in meiner Region? Ich habe dann mal das Profil von der Frau Meier genommen, damit man sieht, wie so ein Profil aussieht. Im Profil muss man gar nichts ausfüllen. Man muss also weder ein Bild hochladen, noch irgendwie seinen Namen angeben oder irgendwelche Kontaktdaten. Das ist alles nicht nötig. Man kann trotzdem mitmachen. Aber wenn man mitmacht, dann können die Leute einen kontaktieren und man kann regionale Informationen und thematische Informationen, wofür man sich interessiert, hinterlassen und dadurch von thematisch gleich Interessierten oder Leuten aus der Gegend gefunden werden. Ja, wir wollen ja auch Leute zum Mitmachen bewegen, auch Leute, die nicht in der Partei sind. Dafür wäre es ganz gut, wenn wir die Struktur einigermaßen übersichtlich hinkriegen, dass man Ansprechpartner findet, ohne dass man irgendwie große Vorkenntnisse hat. Die Bedienbarkeit sollte im Rahmen bleiben. Und ja, ich lasse kurze Wege, also nicht in 7 Menüebenen verschachtelt irgendwo was sein, sondern muss man schon irgendwie flott hinkommen können. Wenn es noch jemand gibt, der nicht zu der Vorführung hat, der sollte das sagen, dann poste ich den nochmal. Ich. Merci. So, auf der Begrüßungsseite, wenn man einfach das Portal aufruft, gibt's vorne eine Übersicht mit den nächsten Terminen, die so anstehen. Die Protokolle, die zuletzt veröffentlicht wurden, die Themen, die im Kommunikationstool gerade diskutiert werden und neu hinzugekommen sind, dass man sieht, wer gerade online ist oder in welchen Gruppenarbeitsräumen gerade jemand aktiv ist. Da kann man dann direkt reinhüpfen, wenn man möchte. Ja, ein paar Sachen funktionieren schon einigermaßen. Ein paar andere funktionieren noch nicht oder sind noch nicht implementiert. Man kann jetzt schon ein bisschen im Parteiprogramm stöbern. Man kann die paar Piraten, die sich schon angemeldet haben, kennenlernen. Man kann die Gruppen, die schon angelegt wurden, kennenlernen und dort Mitglied werden. Man kann mit den Kommunikationskanälen rumspielen. Wenn man in einer Gruppe ist, kann man feststellen, dass eine Gruppe in dem Moment, wo sie angelegt wird, sofort einen Kommunikationskanal und eigene Pets hat. Und natürlich kann jeder, der angemeldet ist, Termine anmelden, sodass das Ding relativ übersichtlich im Laufe der Zeit alle Termine lernt. Die Kalenderfunktion kann wöchentliche und 14-tägige Termine automatisch generieren. Und Gruppenmitglieder erhalten eine Nachricht, die sie sich als E-Mail zustellen lassen können, wenn sie wollen, 24 Stunden vorm Termin als Vorwarnung. Abend. Das funktioniert schon alles? Ja. Cool. Ich habe mal gerade eine kurze Frage. Darf ich mal eben dazwischen hauen? Gerade irgendwie mitten im Vortrag doof, wenn es kurz ist, oder? Ganz ansonsten würde ich das Fulneren überlassen. Ja, frag, wenn es zu lang wird, sage ich das schon. Danke dir. Ich habe nur eine ganz kurze Satzungsfrage. Wir hatten die Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl, hatten natürlich noch nicht alle Wahlbezirke besetzt, die Versammlung unterbrochen und die wird jetzt vorgesetzt. Jetzt ist nur die eine Frage. Muss dafür nochmal offiziell über das Portal eingeladen werden, alle Mitglieder, oder reicht einfach das neue Datum, das im Protokoll steht? Wenn die für mehrere Tage angekündigt war, musst du nicht neu einladen. In der ersten Einladungsmail war sie nicht für mehrere Tage angekündigt, da war es nur einmal. Dann würde ich neu einladen. Oh, das war's schon. Danke, schönen Abend noch. Gerne. Fullerin, bitte weitermachen. Okay. Wenn man auf den Button Themen drückt, kriegt man so ein Formular. Da kann man einfach ein Thema, das einen interessiert, lostippen. Und sobald man 2, 3 Buchstaben getippt hat, bietet er einem an, welche Schlagworte er im Programm gefunden hat, die das enthalten. Dann kommt man ziemlich gezielt zu einem großen Teil des Wahlprogramms NRW 2012 und auf Teile des Bundeswahlprogramms. Ich habe das nicht komplett verschlagwortet, weil das ist eine Menge Fleißarbeit und ich mache lieber die Programmierarbeit im Moment. Für die, die scharfe Augen haben, die entdecken übrigens da unten so Social-Media-Buttons. Man könnte also solche Seiten auch liken und Dingsbums. Ich habe das allerdings noch nicht ausprobiert, weil ich nicht bei Facebook oder Google Plus bin. Wenn sich also einer traut, da mal so einen Social-Media-Button zu betätigen, da wäre es ganz nett, wenn er mir sagen würde, ob das funktioniert hat. Ja, wenn man sich eine Programmpassage anguckt, dann tauchen wie von Geisterhand so rechts ein paar Köpfe auf von Piraten, die sich diesem Thema verschrieben haben. Das heißt, ich verknüpfe immer Themen und Personen, damit man auch eine Vorstellung hat, wer sich um sowas kümmert und mit wem man da reden kann, wenn einem derjenige beim nächsten LPT über die Füße läuft. Für die Kommunikationskanäle habe ich mir was überlegt. Die meisten Piraten mögen Twitter. Deshalb habe ich das so ein bisschen Twitter-artig aufgezogen. Das heißt, man kann das Thema, über das man diskutiert, mit Hilfe von einem Hashtag definieren. Und wenn man Leute mit einer Menschen versieht, kriegen die eine Kopie von der Nachricht garantiert zugestellt. Man kann Nachrichten an Gruppen oder Einzelpersonen schicken. Die thematischen Hinweise gehen eben über Hashtags. Es gibt eine forumartige Darstellung, die muss noch ein bisschen optimiert werden. Auf, wenn man angekreuzt hat, dass man Mailzustellung haben will, kriegt man vom Forum Mails und man kann auf die antworten, das wird dann reingesynkt. Eine pseudonymisierte Kommunikation ist möglich, das heißt, man kommuniziert über den Login-Nick. Das heißt, im Extremfall kann ich eine Mail an das System schicken unter Benutzung des Login-Nicks von jemandem. Der kriegt dann eine Mail vom Portal mit meinem System-Nick als Absender. Wir können also kommunizieren, ohne einander die E-Mail-Adressen zu verraten. Das kommt sehr hohen Datenschutzanforderungen entgegen. So, ja, dann habe ich mir überlegt, haben wir bei Versammlungen, wo wir wen wählen, immer das Problem, dass noch nie einer von den Leuten gehört hat. Alle Kommunikationskanäle laufen über dieselbe Kommunikationslinie, das heißt, da drin kann recherchiert werden, man kann über die Hashtags Themen finden, egal auf welchem Kanal die gesendet wurden. Alle Nachrichten sind öffentlich, keine privaten Nachrichten sind in dem System möglich zurzeit. Das ist explizit nicht vorgesehen. Aber über ein Reputationssystem kann man die Beiträge von Leuten bewerten und vielleicht kann man eines Tages Filterfunktionen verwenden, wo man sagt, dass man Leute, die irgendwie schon viel posten, aber wenig Reputation dabei erhalten, vielleicht einfach nicht sehen will. Angemeldete Benutzer haben ein paar mehr Funktionen, aber nicht so viele, wie man da jetzt sieht. Da sind ein paar Admin-Funktionen dabei. Aber man hat Nachrichten, persönliche Termine, Gruppenmitgliedschaften, die Themen, die einen interessieren, und man kann sich unter Aufgaben eigene To-Do-Listen verwalten, die synchronisiert sind mit den entsprechenden Gruppen, wo man Mitglied ist. Wenn man so eine Nachricht erhalten hat, dann gibt's da Buttons, man kann also antworten, man kann mit +1 seine Zustimmung signalisieren, feststellen, ob ein Posting hilfreich war oder ob es besonders informativ war. Negativbewertungen lehne ich ab. Das kann zum Trolling benutzt werden. Außerdem gibt es die Funktion Zeige Bewertungen. Da kann man sehen, wer das gelobt hat. Das wird gespeichert, damit man eines Tages feststellen kann, jemand, der irgendwie 1000 gelobte Postings hat, aber immer von denselben 2 Leuten, hat sicherlich einen anderen Wert als jemand, der 100 positive Bewertungen hat von 100 verschiedenen Personen. Da muss man mal überlegen, wie man das hinterher geschickt umsetzt. Im Moment mache ich da noch nicht viel mit. Ja, wenn man auf dieses Zahnrädchen rechts klickt, was man nur als eingeloggter Benutzer kann, kann man verlangen, dass Nachrichten einem per E-Mail zugestellt werden und die kriegt man dann auch. Bei den Gruppenfunktionen kann sich eine Gruppe vorstellen. Es gibt immer eine aktuelle Mitgliederliste. Theoretisch, praktisch kann man noch nicht wieder austreten, sondern erst eintreten. Das ist bei halbfertiger Software so. Eintreten ist wichtig, austreten hat Zeit. Die Themen, für die eine Gruppe steht, kann man festlegen. Die Termine der Gruppe im Kalender kann man bearbeiten. Es gibt Gruppenpads, Gruppenkommunikationskanal. Und wenn man in einem Gruppenarbeitsraum etwas in ein Pad geschrieben hat, dann wird dieses Protokoll automatisch veröffentlicht in dem Moment, wo der letzte angemeldete Benutzer den Gruppenarbeitsraum verlassen hat. Kann man das auch ausschalten? Als Beispiel, wenn man über mehrere Tage an einem Pad arbeitet? Das wäre dann kein Protokoll. Dafür gibt's Projekte. Ah, okay. zum Beispiel ein Antragsprojekt hat einen Workflow mit Recherche, Diskussionsphase, nochmal Überarbeitung und dann erst Einreichung. Und da gibt es natürlich sozusagen so einen länger dauernden Prozess. Ich rede jetzt von üblichen Gruppensitzungen, da ist das Protokoll hinterher zu veröffentlichen. Für Projekte wird das anders laufen. Ja, also wenn man auf die Gruppenbegrüßungsseite kommt, dann sieht man die, so Tabs. Es empfiehlt sich, einen großen Bildschirm zu haben, das hilft bei sowas. Dann gehen die auch alle nebeneinander. Bei Protokolle, die tauchen dann so in der Liste auf mit Datum. Gruppenmitglieder können auch Protokolle nachtragen, die auf Pads gemacht wurden außerhalb des Systems. Da kriegt man eine Seite mit einem Pad, da kann man das mit Copy und Paste reinhauen und dann taucht's da auch auf. Wenn man zum Beispiel irgendwo eine Real-Life-Sitzung gemacht hat ohne Internet oder so, kann man da Protokolle nachreichen. Kann ich eine Frage dazwischen stellen? Ja, klar. Bei Gruppe beitreten, kann man das administriert machen? Also quasi, dass jemand, der einer Gruppe beitritt, freigeschaltet werden muss? Wir haben ja bei diversen AKs drinstehen, dass in der Sitzung vom AK entschieden wird, wer aufgenommen wird. Da ist im Moment noch nichts implementiert, aber das ist eine Frage der Prioritäten. Das war bisher noch nicht so wichtig, darüber nachzudenken. Es ist sicherlich keine große Sache, das zu machen. Okay, wollte ich nur noch auf die Liste schreiben als etwas, das noch nicht ganz unwichtig wäre. So, ich habe dann mal ein Stück von der Gruppenarbeitsseite kopiert, damit das als Slide draufpasst. Sieht man oben nur den oberen Rand. Ich hoffe, ihr erkennt alle, dass das ein Pad ist. Es gibt da oben diese Box mit der Aufgabenliste. Wenn man auf Gruppenaufgabe anlegen klickt, kann man da Aufgaben anlegen und die gehören erstmal niemandem, sondern daneben ist so ein Button, Aufgabe übernehmen. Diese Box wird alle paar Sekunden abgedatet. Das heißt, wenn irgendeiner eine Aufgabe anlegt, taucht die wenige Sekunden später bei allen in der Liste auf. Und wer es macht, der drückt auf Aufgabe übernehmen und der hat die dann. Und die steht dann auch in seiner persönlichen Aufgabenliste. Ja, zur Kalenderfunktion habe ich schon mal was gesagt. Jeder kann Termine reintun. Die Termine sollten nach Möglichkeit irgendeiner Gruppe gehören. Zum Beispiel ist auch der LV eine Gruppe. Und wer da irgendwie seine Mitgliedschaft zu der Gruppe erklärt hat, der kriegt diese Termine von der Gruppe automatisch in seinen Kalender eingetragen. Termine nach Regionen funktioniert noch nicht so gut. Da habe ich erst heute Morgen in die Datenbank angefangen einzutragen, welche Kreise in welchen Bundesländern sind und welche Städte in welchen Kreisen. Das dauert noch und dass Termine natürlich auch mit Themen verknüpft werden sollen. Das versteht sich fast von selbst, so dass man über ein Themenabonnement auch alle Termine kriegt. Wenn man zum Beispiel Bildung bei sich angegeben hat, dann kriegt man auch irgendeine Bildungstagung in München als möglichen Termin angezeigt, damit einem da nichts entgeht. Darf ich ganz kurz? Jo, ich bin durch. Okay, im Wiki gibt's eine Tabelle Postleitzahl zu Stadt und glaube ich auch Stadt zu Kreis, falls du das brauchst, sprech mich an. Ja, ich habe solche Listen. Das Mühselige oder das Langweilige ist, die in die Datenbankstruktur einzufrickeln. Aber ich habe das, ja. Kein großes Ding. Wie gesagt, das meiste, was ich gesagt habe, kann man ausprobieren. Den Link zu der Seite habe ich ja vorhin gepostet. Da könnt ihr drin rumspielen, wenn ihr wollt. Dann hätte ich noch was zum Kalender. Du hattest ja gesagt, wöchentlich und 14-täglich würde gehen. Was ist mit monatlich oder so jeden ersten Donnerstag im Monat oder sowas? Wirst du das auch noch machen oder ist das so schwer? Nein, das ist wahrscheinlich nicht schwer, sondern... Kommt später. Ich sag mal, zähle 7 Tage oder 14 Tage dazu, ist irgendwie einfach. Für alles andere hätte ich mir was überlegen müssen. Ghost fragt gerade, ob er auch rumspielen darf. Kann jeder rumspielen, der will. Ich weise darauf hin, dass wir uns in der Entwicklung irgendwo zwischen Konzeptstudie und Early Alpha befinden und dass zum Beispiel die Kommunikationsfunktion knallt, wenn man nicht hinter jedem Nick und nach jedem Hashtag explizit ein Leerzeichen gemacht hat und solche Kleinigkeiten. Das ist alles, also ist zum Teil ein bisschen wackelig. Die URL ist mehr oder weniger dieselbe wie für die Slideshow. Oben die Buttons sind live, die könnt ihr einfach benutzen. Super. Vielen, vielen Dank für dieses Update. Das sieht schon alles ganz schön cool aus. Sind Anmerkungen von den Anwesenden dazu? Gibt es irgendeine Funktion, die ihr dort nicht findet? Ja, ich habe da so einen Wunsch. Das ist etwas, was mir auch momentan im Wiki fehlt, weil die Hauptseite von NRW ist ja auch nur noch so eine Katastrophe. Was ich sehr hübsch fände bei anderen Landesverbänden, gibt es halt eine Karte, die dann halt zeigt, wo es KVs gibt oder Gruppen oder sowas. Also so visuell, dass ich das so sehen kann. Wo sind Piraten in NRW? Kann man sowas machen? Kann man machen, ja. Und das Zweite als Frage, wenn jetzt dieses Piratenportal quasi das Wiki ersetzen soll, muss ich ja trotzdem noch, wenn ich jetzt in einer Bundes-AG bin oder mich bei einem Bundesparteitag eintrage, wieder in dieses andere Wiki, richtig? Es wird sicherlich noch eine ganze Weile beides parallel laufen müssen. Die SG-Vernetzung, die eine ähnliche Aufgabe wahrnimmt wie diese Gruppe hier, hat ein großes Interesse daran, das auf Bundesebene aufzusetzen. Aber bis das hier soweit ist, wird sicherlich das Wiki noch eine Weile herhalten müssen. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Das ist jetzt praktisch nur noch nicht mal eine Beta-Version. Man kann also nur drin rumspielen. Ist in der Entwicklungsphase noch, ja, ja. Aber ich kann da nichts kaputt machen. Wenn du irgendwas zum Absturz bringst, also sagen wir es mal so, kaputt machen dürfte relativ schwer sein. Darauf habe ich schon ein bisschen geachtet. Aber ich sag mal so, wenn du Pech hast, dann kannst du es schaffen, irgendwie die Verknüpfung zu deinem halbfertigen Pad zu verlieren. Und dann haben wir hinterher eventuell Mühe, das wiederzufinden. Okay, ich werde mich langsam reintasten. Gut, dann vielen lieben Dank. Ja, dann kann ich nur mal kurz einhaken. Bei dem Vortrag auf dem Tag der politischen Arbeit habe ich ein paar von den Feedback-Sachen noch aufgeschrieben. Es wurde zum Beispiel eine Sitemap gewünscht. Oder ein Verzeichnisbaum, der die Struktur wiederbildet, wo man sich von oben vom Landesverband über die Bezirksverbände, Kreisverbände, virtuelle Kreisverbände, Ortsverbände durchklicken kann. Sag doch nicht sowas wie Ortsverbände. Die es theoretisch gibt. Nenn es virtuelle Ortsverbände. Ortsgruppen heißen die im Moment. Es gibt einen Ortsverband und vielleicht gibt es den nächsten zweiten. Dann kam der Hinweis. Also ihr könnt ja spaßeshalber mal auf die Begrüßungsseite gehen und dann seht ihr links im Menü Mitgliederversammlung und dann seht ihr, dass da Bundesparteitage, Landesparteitage, Kreismitgliederversammlungen und auch Ortsmitgliederversammlungen mehr oder weniger schon vorgesehen sind. Ich habe gerade mal eine Gruppenaufgabe angelegt und dann auf Aufgabe übernehmen geklickt. Das gab ein HTTP 500 mit einer Null-Pointer-Exception. Ja, das sind Sachen, die können im Moment passieren. In welcher Gruppe war das? Struktur. Eigentlich müsste der Gruppen doch auch im Profil dann anzeigen, in denen man ist, oder? Ja, ich habe gerade auf der Begrüßungsseite gesehen, dass die AG-Struktur offen ist und bin da gerade reingehüpft. Und ich sehe die Aufgabe und einen Aufgabe-Übernehmen-Button. Und wenn du einfach nochmal versuchst, die zu übernehmen, möglicherweise... dann bekomme ich wieder ein HTTP 500 mit der gleichen Meldung. Ich auch. Aha. Gut, dann weiß ich, woran das liegt. Darf ich nochmal zurück zum Feedback kommen? Ja, wollte ich gerade sagen. Mach doch mal klar. Genau, der Kalender sollte CalDAV oder iCal-Format haben, damit man ihn abonnieren kann. Gewünscht wurde sich eine Tech-Cloud. Die Frage stand im Raum, wie wird weiterentwickelt? Über GitHub zum Beispiel? Git heißt das, ne? Ich kenn's halt nicht. Und dass man sich doch mit anderen Plattformentwicklern zusammensetzen soll. Das war das Feedback vom Tag der politischen Arbeit zur Vorstellung der Plattform. So, und eben im Kanal hat jemand nach einem Facebook-Button gefragt. Also am unteren Rand der Leiste ist ein Facebook-Button, ein Twitter-Button, ein Google-Plus-Button in dieser datenschutzfreundlichen Zwei-Klick-Version, wo man einmal draufklicken muss, damit der scharf wird. Und ein zweites Mal, um dann was zu liken. Und Twitter habe ich probiert, das geht. Allerdings bei mir ging es erst, nachdem ich meinem Virenscanner gesagt habe, er soll die Blockung der Social-Media-Buttons kurzzeitig unterlassen. Also CalDAV wäre wirklich sehr toll, vor allem wenn man dann darüber auch Termine eintragen kann und nicht nur abonnieren. Und ansonsten wäre auch die To-Do-Liste via CalDAV toll. Ja, zu irgendeinem späteren Zeitpunkt werde ich das mal ins Auge fassen, wenn das andere stabil funktioniert. Gut, dann würde ich gern zum Bericht der Untergruppe Struktur kommen. Kurze Frage, sollen wir den Link mal auf unsere Hauptseite setzen? Hä, welchen Link meinst du? Zum Piratenportal. Unter Ergebnisse. Ja, mach das mal. Gut, werde ich tun. Dann kommen wir zum Bericht der Untergruppe Struktur zum TDPA. Ich muss sagen, das war ein sehr produktives Treffen und die Sachen, die wir da Fragen haben, sind, sagen wir, zu 90% sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Da aber der MacGyver den Vortrag gemacht hat, würde ich auch an dich übergeben. Ich habe aber nur die Folien weitergeklickt, du hast erzählt. Aber ich kann ja kurz das Feedback aufnehmen. Also wir haben denen die Präsentation gezeigt, die ihr wahrscheinlich alle nicht gesehen habt, aber ich habe schon eine neue gemacht, die schicke ich demnächst mal rum für den LPT. Und zwar das Feedback war, wann kommt die SMV? Ja, könnten wir uns auch drum kümmern. Dann war ein Feedback, unsere Änderung der Arbeitskreise, dass die Schnittstelle sein sollen. Sie sollten nur die thematische Schnittstelle sein, damit nicht in der Satzung drinsteht, dass ein Mandatsträger sich mit allen AKs verknüpfen muss zu allen Themen. Und nur lokal mit lokal. Also ein lokaler Ratsherr sollte sich natürlich nur die Pflicht haben, mit seinem AK Kommunalpolitik zu verknüpfen. Wenn er das darüber hinaus über seine Pflichten noch mit den anderen Arbeitskreisen auf NRW-Ebene macht, ist das natürlich gut. Dann sollten Arbeitskreise Kommunalpolitik natürlich auf Kreis- oder Stadtebene begrenzt sein. Es sollte nur ein Kommunalpolitik-AK geben pro Kreis bzw. Stadt. Kurz als Erklärung, warum. Es wurde befürchtet, dass irgendwie sich gegen AK-Kommunalpolitik gründen, wenn die Leute sich verstreiten. Also sollte es eine Regelung geben, dass es davon nur einen geben darf. Dann kann natürlich der Landesverband einem KV nicht vorschreiben, wie er seine Kommunalpolitik zu betreiben hat. Deshalb dürfen sich keine AK-Kommunalpolitik NRW innerhalb von KVs gründen. Das muss der KV selbst regeln. Dann gab es ein Feedback zu den Veröffentlichungen der Quartalsberichte eines AKs. Er sollte doch bitte keine Protokolle oder Quartalsberichte veröffentlichen, sondern ein Ergebnisbericht. Wir hatten ja geschrieben, er soll nur dann was schreiben, wenn er ein Ergebnis vorliegt. Und da kann dann ja ein Ergebnisbericht draus werden. Natürlich müssen die Protokolle weiterhin ins Wiki gestellt werden. Dann müssen wir noch prüfen, welche Antragstypen zum Landesparteitag neben einem Positionspapier noch definiert werden müssen. Genau, Antragskommission, LPT-Anträge sollten nicht an den Vorstand geschickt werden, sondern direkt an die Antragskommission. Das wäre aber erst möglich, wenn es eine SG gäbe, die dann dafür beauftragt wäre. Und natürlich ein How-to-Anträge erstellen. Das war das Feedback vom Tag der politischen Arbeit. Daraus resultiert noch eine To-Do-Liste, die wir am besten schnellstmöglich abarbeiten sollten, um diese Änderungen noch bis zum nächsten Landesparteitag abstimmen lassen zu können. Die To-Do-Liste ist natürlich länger, aber auf der stehen auch Dinge, die wir definitiv nicht schaffen werden. Leider hat die UG-Struktur es nicht geschafft, sich zu treffen bis heute. Deshalb hatte ich das versucht, als Umlaufbeschluss mehr oder weniger im Pad zu machen, aber das hat auch nicht funktioniert. Das war's von mir. Okay, Fragen dazu? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Untergruppe Satzung. Die Untergruppe Satzung hat ein paar Termine beschlossen, an denen wir uns treffen. Das sind jetzt sehr viele Termine in kurzer Zeit. Was aber daran liegt, weil ich lese das aus dem Pad vor, der Bekloppte hat Jens tatsächlich zum kommenden LPT schon was abstimmen lassen will. Daher müssen wir uns jetzt sputen, denn in 3 Wochen ist Antragsfrist. So. Das Tolle ist, da unten steht ein Pad mit der To-Do zur AG-Satzung. Und das nächste Tolle ist, es gibt schon eine Arbeitssatzung, weil der Bekloppte Jens hat zwar gesagt, wir wollen dann fertig sein, aber der Bekloppte MacGyver hat einfach die Satzung schon fertig gemacht, eine Arbeitssatzung, und Anträge vorbereitet. So, das jetzt hier zu besprechen, geht aber weit übers Ziel hinaus, deswegen werden wir das in der Gruppe Satzung besprechen. Ich finde, das klingt doch alles super. Eine Frage habe ich. Es fehlt die Untergruppe Kommunikation. Ist jemand aus... Ich glaube, ja. Ich bin auch die Einzige. Ja, ich bin auch dabei, aber wir haben uns nicht getroffen. Ja, genau. Ja. Meine Frage, was sind da oder woran habt ihr da als letztes gearbeitet? Das müsst ihr jetzt wahrscheinlich nachlesen, aber was sind da so die Ziele? Ich habe immer irgendwie noch das Gefühl, weil Gruppe Kommunikationsstrukturen ist mir das Ziel der Gruppe noch nicht so ganz klar. Ja, als letztes hatten wir die Aufsplittung der Organisationsmailingliste in mehrere Einzellisten. Je nachdem, was es für ein AK-SG-Crew oder AK-Kommunalpolitik oder Vorstand ist. Ach, das Ding, okay. Klingt eher nach einer Verkomplizierung. Ja, das haben wir doch auf dem TPA auch besprochen gehabt. Oder angesprochen. Ja, die Frage ist, wenn ich mir angucke, was die UG-Portal macht und die UG-Struktur und die UG-Satzung, stellt sich mir die Frage, ob wir eine UG-Kommunikation in der Form brauchen. Ich spreche mal nach vorne, das haben wir uns auch schon gefragt. Ja, genau, ich hatte auch das Gefühl, dass uns so ein kleines bisschen die Zielsetzung fehlt und ich hatte auch eher das Gefühl, dass wir vielleicht so eine Art Zuarbeitergruppe sind zu dem Restlichen. Also wenn irgendwas kommunikationstechnisch irgendwie strukturiert werden muss, dass wir dann reinspringen. Also ein richtiges eigenständiges Ziel hatten wir irgendwie nicht. Dann lass uns die doch auflösen und die Leute können dann in den anderen UGs mitarbeiten. Was haltet ihr davon? Dann hat man nicht das Gefühl, oh je, die UG-Kommunikation hat sich wieder nicht getroffen. Wir müssen da jetzt mal was machen. Also von mir aus gerne. Kann man ja zur Not reaktivieren, wenn es nötig ist. Ja. Ja. Okay, ja. Dann können wir jetzt aufschreiben, es gibt zurzeit keine UG-Kommunikation mehr. Ziel mit aufgelöst. Nee, genau. Schlafen gelegt. Alle, die... Schlafen gelegt ist schön. So, ich würde euch aber jetzt gerne mit Arbeit belästigen. Ja, mach mal. Können mal alle, die in der UG-Struktur sind, die To-Do-Liste mal ihr Plus oder Minus dahinter schreiben? Hinter die Punkte. Wir können sie auch durch die To-Do-Liste mal kurz durchgehen. Also als erstes hätten wir, AKs veröffentlichen keine Protokolle und Quartalsberichte, sondern einen Ergebnisbericht. Wo genau ist die To-Do-Liste? 77. Im Pad. Ich habe noch gar kein Pad. Irgendwas klappt da nicht. Warum kannst du denn da ja was hinschreiben, Jens, und ich kann das nicht? Weil ich super bin. Unser ganz normales Sitzungspad. Ja, Punkt 2, Strukturordnung Präambel streichen. Da steht nichts Sinnvolles drin. Weg damit. Ich weiß. bis zum nächsten, also bis zum übernächsten LPT müssen wir die Strukturordnung dann eh neu schreiben. Wenn wir die Änderungen mit der SG durchführen, dann wird es so kompliziert. Das muss dann alles einmal neu gemacht werden. Neu gegliedert werden. Der nächste Punkt ist auch von mir. Wir haben momentan zwei Anhänge in der Satzung, A und B, die sich beide mit den Finanzen beschäftigen. Die sind nur mit einfacher Mehrheit zu ändern. Wir könnten ganz einfach definieren, dass alle Anhänge der Satzung mit einfacher Mehrheit zu ändern sind und da dann in den Anhängen quasi einfache Dinge verstecken, wie zum Beispiel die Definition der Mailinglisten oder sonst was, irgendwelche Tools, die man ohne Problem mit einfacher Mehrheit ändern könnte. Dann habe ich da auch schon den ersten Punkt, und zwar die Mindestvoraussetzung für die Landesvorstands-GO wäre zum Beispiel so etwas, was man in einen Anhang verschieben könnte. Da steht dann drin, der Vorstand tagt mindestens, in der GO steht mindestens drin, wie oft er tagt und sonst was. Davon ab. Ich verstehe in dem Zusammenhang Anhang nicht. Wir haben die Satzung und den Anhang zur Satzung. Unsere Satzung besteht aus drei Teilen plus zwei Anhänge derzeit. Ah, okay. Und in der Satzung steht drin, dass die, es gibt halt nicht mehr als A und B, mit einfacher Mehrheit zu ändern sind, während die Satzung mit zwei Drittel Mehrheit werden muss. Und Anhang A und Anhang B befassen sich mit der Verteilung der Finanzmittel aus den Zuschüssen vom Land und Bund und so weiter. Frag mich nicht, wie das genau heißt. Ich habe ein bisschen raus. Ach ja, genau. Dann eben die Tools, also die NRW-Organisationsliste eine Mailingliste ist und unmoderiert. Das kann auch in einen Anhang. Und dass die Tools wie, bitte schreibt doch nicht rein Liquid Feedback in die Satzung, sondern schreibt das allgemein und schreibt, dass wir Liquid Feedback benutzen, irgendwo anders hin, wurde ja schon mehrfach gefordert, dass Tools nicht in der Satzung stehen sollen. Genau, und find noch einmal die Änderung der Verknüpfung der Mandatsträger zu den AKs, dass sie nur thematisch sein sollen. Hier habe ich auch nochmal den von uns beschlossenen Text Arbeitskreise, die in der Diskussion und Erarbeitung von politischen Positionen und Aussagen der Piratenpartei Deutschland innerhalb des Landesverbands NRW. Arbeitskreise dienen auch als, und jetzt kommt es neu, thematische Schnittstelle zwischen Mandatsträgern und den Mitgliedern des Landesverbands. Da ist jetzt einfach nur neu thematisch. Und wenn wir alle damit zufrieden sind, dann haben wir direkt wieder einen dicken Block mehr für die UG-Satzung. Yep. Und zwar einen Block, den man auch bis zum nächsten LPT schaffen kann. Sehr schön. Dann sind wir eigentlich durch mit der Untergruppe Struktur und dann setze ich nochmal bei der Untergruppe Satzung an und frage die AG, möchtet ihr über unsere Satzungsänderungsanträge noch einmal drüber schauen oder vertraut ihr uns? Ich würde dann nochmal gerne drüber schauen. Okay, also brauchen wir eine Sitzung spätestens in 14 Tagen. Genau. Na, wir können es auch anders machen. Wir müssen das auch nicht im Rahmen einer Sitzung machen. Wir schicken das per E-Mail rum und holen uns dann Fragen, Widerstände ab. Naja, wir sollten das schon in einer AG-Sitzung beschließen dann. Okay, dann machen wir es heute in 14 Tagen. Spricht was gegen heute in 14 Tagen bei irgendjemandem? Keine Ahnung, so weit denke ich nicht in die Zukunft. Mir wäre der 11. oder 14. lieber. Ich könnte es notfalls auch in 14 Tagen einrichten, wenn das sonst bei irgendwem anders nicht geht, aber das wäre ungünstig. Also, 11. oder 14. ist viel zu knapp. Die UG-Satzung trifft sich ja morgen schon. Hehehehe. Und ich habe eigentlich schon alles vorbereitet. Hehehehe. Das heißt, der 11. würde klappen. Lass uns den 14. nehmen. Als nächste Sitzung. Oh, das ist ein Freitag. Also als nächste planmäßige Sitzung, oder? Ja, der AG. Der AG, okay. Um die Ausarbeitung der UG-Satzung zu verabschieden. Boah, da müssen wir uns aber echt dran halten, Leute. Ist doch alles vorbereitet. Ja. Und solange ihr meiner Meinung seid, ist alles in Ordnung. Hey. Und wenn nicht, brauchen wir auch noch Zeit zum Ändern. So ist es ja nicht. Also wir dürfen nicht bis zu knapp an den LPT-Termin Satzungsänderungsantragsfrist rankommen. Gut, wenn dann keiner mehr was hat, sind wir durch für heute. Ja, also nächster Termin, 14. Genau, nächster Termin, 14.2. wieder 20 Uhr. Dann ein Sondertermin Satzung sozusagen. Ja, beziehungsweise den streiche ich halt bei der Satzung raus. Ja, das ist ja dann der, wie auch immer. Aber es wird dann ein thematischer Satzungstermin halt. Also da machen wir dann keine Berichte von anderen Sachen, oder? Wie, das ist richtig, das ist Valentinstag, die Satzung. Eh keine Valentinsgeschenke, insofern. Ich habe noch nie eins bekommen, das ist auch eine alberne Erfindung der Blumenindustrie. Das ist es, die Industrie sagt, du bist Single, du bist wertlos, grrr. Deshalb bin ich dagegen. Dann bringe ich Blumen für alle. Oh. Machen wir ein Valentinstags-Kuschel-Satzungssitzungs-Ding. Also am 14. Treffen beim Jens. Ja! Du soll hast ich, das eben angeboten. Soll ich mal die Aufnahme ausmachen? Mach mal lieber die Aufnahme und nein, du musst, das du stimmt musst so noch, nicht. Du musst noch die Sitzung schließen, Jens. Hiermit schließe ich die Sitzung um 21.03 Uhr. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.